Der rasende Ajas von Sophokles, übersetzt von J.J. C. Donner. Personen: Pallas Athene, Ajas, der Sohn des Telamon, Thekmessa, seine Gattin, Eurysakes, sein Sohn, Teukros, sein Bruder, Odysseus, Menelaos, Agamemnon, ein Bote, Chor von Kriegern des Ajas aus Salamis. Der Schauplatz ist anfänglich am Meergestade vor Troja, bei den Zelten des Ajas, Athene und Odysseus von verschiedenen Seiten. Athene, Odysseus. Athene, aus einer schwebenden Wolke. Zu jeder Stunde treff ich dich, Laertes Sohn, wie du den Feind zu greifen, seine Fährt erspürst. Auch nun gewahr ich, wie du hier am Schiffsgezelt des Ajas, der des Lagers letzte Reihe hält, schon lange schleißt und lauerst und von seinem Tritt die frisch geprägten Spuren prüfst, um auszuspähen, ob innen er, ob außen. Glücklich führt dich auch dein Schritt ans Ziel, scharf witternd, gleich dem Spachterhund. Denn eben ist er innen, und von Schweiße trieft das Haupt des Mannes und die mordbewehrte Hand. Und nötig hast du weiter nicht am Tore hier hineinzulauschen. Aber sprich, warum du so voll Eifer spätest, gerne geb ich dir Bescheid. Odysseus. O Stimm Athenes, Göttin, mir vor allen lieb, denn deutlich tönt mir, sieht dich auch mein Auge nicht, dein Ruf. Mein Herz ergreift er, gleich tyrrhenischer Drometenschalle, welcher tönt aus Erzes Mund. Auch jetzt, du sahest richtig, kreist um einen Feind mein Schritt, um Ajas, den der Riesenschild bedeckt. Nach ihm und keinem andern spür ich lange schon. Er hat ein unerhörtes Werk in dieser Nacht an uns vollendet, ward von ihm die Tat verübt. Denn nichts Gewisses wissen wir und schwanken noch. Ich übernahm freiwillig diesen Späherdienst, denn hingeschlachtet finden wir jetzt eben erst die Beuteherden allzumal, von frevler Hand gemordet, samt den Hütern auf der Weide dort, und alle wälzen diese Schuld dem Ajas zu. Auch hat ein Augenzeuge, der das Feld hindurch allein mit blutgetränktem Stahl ihn rennen sah, es mir gesagt und offenbart. Ich eile flugs des Mannes Spur nach, finde bald ein Zeichen auf, bald steh ich zweifelnd, und gewiss erkenn ich nichts. Du kommst mir recht gelegen, denn in allem Jahr, wie früher, so auch künftig, lenkt mich deine Hand. Athene. Ich weiß, Odysseus, und ich ging dir lange schon ein treuer Schutz auf deinem Späherpfade nach. Odysseus, doch, traute Herren, müh ich auch mich nicht umsonst? Athene, wohl sind die Taten, glaube mir, des Mannes Werk. Odysseus, warum so sinnlos, unerhört tobt seine Faust? Athene, ihn quält der Unmut um Achilleus Waffenschmuck. Odysseus, warum in Herden fällt er denn so feindlich ein? Athene, in eurem Blut zu röten, wähnt er seine Hand. Odysseus, so war der Anschlag Argos Heere zugedacht. Athene. Er hätt ihn auch vollendet, wenn ich säumig war. Odysseus. Durch welches Wagnis, welchen Trotz des kühnen Sinns? Athene. Nachts überfällt er euch allein mit arger List. Odysseus. Und stand er nahe, kam er schon zu seinem Ziel? Athene. An beide Feldherrntore war er schon gelangt. Odysseus. Was hielt er denn die mordbegierige Hand zurück? Athene. Ich lenkt ihn ab von seiner grausam tollen Lust, indem ich Wahngestalten ihm ums Auge warf, und auf die Herden trieb ich ihn, auf Beutevieh, das mit den Herden unverteilt gehütet ward. Hier eingefallen, schlachtet er in großer Zahl Hornvieh nach allen Seiten hin und wähnte, bald die Zweien Atriden mord er euch mit seiner Hand, bald hier und dorthin stürzend andere Häuptlinge. Ich aber war es, die den Mann in kranker Wut umtrieb, den Wahnsinn trunknen, warf in schnöden Kampf, und als er endlich ruhte von des Mordes Werk, so band er alle Stiere, die noch lebten, band die Widder alle, schleppte sie zu seinem Zelt, als ob er Männer führe, nicht gehörnten Raub, und angebunden peitscht er sie zu Hause nun. Ich zeige dir auch diese Tollheit offenbar, auf daß du, was du sahest, allem Volk bezeugst. Getrost erwacht ihn, fürchte nicht, daß Leid von ihm dich treffe, denn ich werde seiner Augenstrahl ablenken, daß er deinen Blick nicht schauen soll. Nach dem Zelte hinrufend, du, der die Hände seiner Kriegsgefangenen einzwängt in Fesseln, komm heran, ich rufe dich, dich ruf ich, Ajas, tritt hervor aus deinem Zelt. Odysseus. Was tust du, Pallas? Nimmermehr ruf ihn heraus. Athene. O harre schweigend, hüte dich vor feiger Furcht. Odysseus. Beim Himmel lass ihn, besser, wenn er innen bleibt. Athene. Was kannst du fürchten? War er nicht auch sonst ein Mann? Odysseus. Mein Feind, o Herrin, war er stets und ist es noch. Athene. Ist einen Feind verhöhnen nicht ein süßer Hohn? Odysseus. Mir dünkt es besser, wenn der Mann im Zelte bleibt. Athene. Den Mann im Wahnsinn scheust du dich sichtbar zu sehn? Odysseus. Wär er bei Sinnen, scheut ich nicht vor ihm zurück. Athene. Er soll auch jetzt nicht sehen, daß du nahe bist. Odysseus. Wie, wenn er noch mit gleichen Augen sieht wie sonst? Athene. Ich hüll ein sehend Auge selbst in Dunkel ein. Odysseus. Wohl gibt's, wo Götter schaffen, nichts Unmögliches. Athene. So harre still und bleibe stehen, wie du bist. Odysseus. Ich bleibe, freilich wünscht ich weit von ihr zu sein. Athene. Auf, Ajas, auf! Zum andern Male ruf ich dir, was achtest du so wenig deiner Helferin? Ajas tritt aus dem Zelte mit einem Riemen in der Hand. Ajas, die vorigen, Ajas. O heil, Athene, heil dir, Zeusgeborenes Kind, du halfest mir so treulich, und ich kränze denn mit goldner Siegesbeute dich für diesen Fang. Athene. ganz wohl gesprochen, aber das bedeute mir, du hast ins Heer von Argos recht dein Schwert getaucht? Ajas, ich darf mich dessen rühmen und verleugne es nicht. Athene, und färbt an Atreus Söhnen auch dein Arm sich rot? Ajas, dass Ajas nie mehr ihren Hohn erfahren wird. Athene, tot sind die Männer, wenn ich recht dein Wort gefasst. Ajas, tot lasse jetzt mir meinen Waffenschmuck entziehen. Athene, gut, welches Schicksal aber traf Laertes Sohn? Was tatst du diesem, oder ist er dir entflohn? Ajas, nach jenem schlau durchtriebenen Fuchse fragst du mich? Athene, jawohl, Odysseus mein ich, der dein Gegner ist. Ajas, der sitzt, o Herrin, drinnen, gar ein süßer Fang, gebunden, sterben soll er mir noch nicht so schnell. Athene, was willst du schaffen, was gewinnen noch zuvor? Ajas, ich will ihn fesseln an die Säulen meinem Zelt. Athene, und welches Übel willst du da dem Armen tun? Ajas, vom Geißeln rot den Rücken, soll er sterben dort. Athene, o nicht so grausam schalte mit dem armen Mann. Ajas, gern stell ich alles andre dir, o Pallas, heim, doch also büßt der seine Schuld und anders nicht. Athene, nun, wenn du wohlgefallen hast an solchem Tun, brauch deinen Arm, tu alles, wie du's ausgedacht. Ajas, ich geh ans Werk, doch eines bitt ich noch von dir, wie heute, sei mir alle Zeit hülfreich gesellt. Ab in das Zelt. Athene, Odysseus, Athene, du siehst, Odysseus, wie der Götter Macht so groß, wer ward erfunden weiser einst als dieser Mann, vollführte besser, was der Augenblick gebot? Odysseus, ich wüsste keinen andern, und mich jammert sein des Armen, ob mich feindlich auch sein Hass verfolgt, dass ihn die grausam herbe Not gebunden hält. Denn mehr auf ihn nicht schau ich, als auf mein Geschick. Wir alle, die wir leben, sind nichts anderes als Scheingestalten, als ein flüchtig Schattenbild. Athene, auf solches achtend, rede denn niemals ein Wort des Übermutes wider uns Unsterbliche, noch blähe dich voll Dünkel, wenn du mehr an Kraft, an goldnen Schätzen mehr gewannst als andere. Ein kurzer Tag senkt nieder alles Menschenwerk und hebt es wieder, aber nur dem frommen Mann sind hold die Götter und den Bösen hassen sie. Athene verschwindet, Odysseus geht ab, der Chor tritt auf. Der Chor, telamonischer Sohn, der Salamis Höhn am ringsumwogten Gestade beherrscht, ich freue mich, lächelt das Glück dir, doch wann Zeus Groll und ein zorniges Wort aus Danaer Mund dich feindlich betraf, da faßt mich die Angst, ich erbebe vor Furcht, wie das Auge des flatternden Täubchens. So hat von der jüngst entschwundenen Nacht uns mächtiger Schreck und Entsetzen erfüllt bei dem schmähenden Ruf. Du habst in der Au, in der Rosse gefüllt, einstürmend dem Heer das erbeutete Vieh, das übrig allein von dem Raube noch war, mit flammendem Eisen gemordet. Solch höhnende Reden ersinnt uns keck und zischelt Odysseus allen ins Ohr, und sie glauben ihm leicht, denn er meldet von dir, was gerne man glaubt, und wer es vernimmt, der freut sich noch mehr, denn der es erzählt, treibt Spott mit deiner Bedrängnis. Denn send auf mächtige Geister den Pfeil, nie fehlst du das Ziel. Wer aber von uns solch Arges erzählt, dem glauben sie nicht. Stets kriecht ja der Neid an die Großen heran, und dennoch sind von den Großen getrennt die Geringen der Burg ein betrüglicher Schutz. Mit dem Großen ja hebt der Geringe sich leicht, und der Große gestützt von dem Kleinen empor. Doch ist es unmöglich, der Toren Geschlecht von diesem Gesetz zu belehren. Solch alberner Männer Geschrei stürmt, Herr, auf dich, und uns ward nimmer die Kraft, da wieder zu stehen, so gesondert von dir. Denn flohen sie dir aus den Blicken hinweg, dann tosen sie laut wie Vögel im Schwarm. Doch bebten sie scheu vor dem mächtigen Aar und verkröchen, sobald du plötzlich erschienst, sich alsbald schweigend und lautlos. Strophe. Trieb dich die Tochter des Zeus, die Vertilgerin, Artemis, schweres Gerücht, Quelle bitterer Schande mir, auf unseres Volkes Gut, in die weidenden Rinder, wohl wegen eines ohne Dank erkämpften Siegs, sei es um Gaben getäuscht, von stolzer Rüstung oder um Beuten der Jagd? Wie? Oder zürnt dir Ares im ehernen Kleid, hat, weil mit Undank ihm du die Hülfe gelohnt, dich gestraft mit nächtlichem Blendwerk? Gegenstrophe. Nie doch in früherer Zeit, Telamonia, hast du dich also verirrt, wieder Herden loszugehen. Dir schlugen wohl die Götter den Geist, doch es halte das üble Volksgerede Zeus und Phöbos fern. Wenn im Geheimen indes die Lüge ersann der mächtigen Könige Groll und jener arge Sprosse von Sisyphos Blut, nicht länger birg dich, Herr, in den Zelten am Meer, nicht den Ruf, den Schmähenden wecke. Schlussgesang. Raffe dich auf von dem Sitze, wo du schon so lang, meidend Werke des Krieges, hingefesselt ruhst, daß dein Jammer zum Himmel flammt. Hier toben die Feinde keck, ohne Zittern, in säuselnden Talbuchten, und ringsher zischen um dich hohnlachende Zungen. Doch zehrender Gram quält uns. Thekmessa tritt aus dem Zelte, der Chor. Thekmessa, ihr Führer von Ajas Schiffe, gezeugt aus Erechtheus Stamm, den die Erde gebar, wohl jammern wir laut, wir liebend und treu, um Telamons Haus in der Ferne besorgt. Denn Ajas, der Held groß riesiger Kraft, liegt niedergebeugt von dem Sturm wild wühlenden Wahnsinns. Der Chor. Wie hat sich des Tages Geschick in der Nacht so bitter gewandt? O sage des Phrygos Theleutas Kind, du, welche der Held mit dem Speer sich errang, zur Geliebten erkor, du kannst es gewiss, dir ist es bekannt, mir verkünden. Thekmesser, wie sprech ich es aus, das unsägliche Wort? Ihr vernehmet ein Schicksal schwer wie der Tod, denn in Rasen verfiel uns Ajas, der Held, hat nächtlich, o Grauen, mit Schmach sich befleckt. So könnt ihr es anschaun drinnen im Zelt, von den Händen zerfleischt und gebadet in Blut, die geschlachteten Opfer des Mannes. Der Chor, Strophe. Ha, welchen Ruf offenbarst du, Frau, von dem grimmigen Mann? Ha, schrecklich, unentrinnbar, ruchtbar gemacht von den Fürsten des Danaerheers, mehrt ihn die stets wachsende Sage. Bang ahn ich, bang, was mir herannaht. Vor den Augen aller erschlägt ihn auch die wahnsinnige Hand, die eben mit bluttriefendem Stahle die Herden mordet und die Hirten. Thekmesser, weh, dorther, dorther kam er zu uns und führte die Herd in gefesseltem Zug. Und die einen erwürgte er am Boden im Zelt, und die anderen hieb er mitten entzwei, griff zweien weißfüßige Widder sodann, mäht einem das Haupt und die Zunge herab und warf sie hinweg, und den anderen band er am Pfeiler empor und faßte den Rosszaum doppelt und schwang und geißelte. Das Hell schwirrte der Schlag, Schmachworte zugleich ausschüttend, die nur ein Gott, kein Mensch, ihm gelehrt hat. Der Chor, Gegenstrophe. Nun ist es Zeit, unser Haupt in bergende Hüllen versteckt, verstohlen fort zu flüchten oder gewandt zu den Rudern in Eile des meerwandelnden Schiffs Bande zu lösen. Mit solchen Drohworten bestürmt uns das Atridenpaar hier, die Trotzvollen. Mir bangt, ach, vom erhobenen Steine erreicht, muß ich verderben, wie er den grauses Leiden fesselt. Thekmesser. Nicht mehr, er ruht nun schnell wie der Süd, der ohne den Blitz aufstürmte, sich legt. Den Genesenen quält jetzt anderes Leid, denn zu sehen das Unheil, dass du dir selbst, kein anderer sonst mitwirkend erschuf, das weckt unsägliche Schmerzen. Der Chor. Nun, wich die Krankheit, acht ich's wohl für großes Glück, des schon entschwundenen Leides denkt man weniger. Thekmesser. Was nähmst du lieber, gönnte man dir freie Wahl, dem Freund zum Kummer, dich zu freuen in eignem Glück oder in der gleichen Trauer ihm gesellt zu sein? Der Chor. Ein doppelt Unglück wäre, Frau, das härtere. Thekmesser. So wären wir jetzt leidend, ohne krank zu sein. Der Chor. Wie meinst du dieses? Was du sagst, versteh ich nicht. Thekmesser. Der Mann, solang ihn seine Wut gebunden hielt, war frohes Muts im Leide, das ihn fesselte. Doch uns Gesunde quält es, ihn so krank zu sehen. Nun, da die Krankheit rastet und er sich erholt, wird er von bösem Kummer ganz umhergestürmt und wir in gleichen nicht geringer als zuvor. Ward so die Not nicht doppelt, die nur eine war? Der Chor. Recht hast du wahrlich, und mir bangt, ihn traf ein Schlag von Göttern. Kann es anders sein, wenn Ajas, nun die Wut von ihm gewichen, sich nicht heitrer fühlt? Thekmessa. Und wohl verhält sich's also, daran zweifle nicht. Der Chor. Wie kam der Anfang dieser Not herangestürmt? Erzähl es uns, wir teilen alles Leid mit dir. Thekmessa. Vernehmen sollt ihr alles, weil ihr Freunde seid, in tiefer Nachtzeit, als die Abendleuchten schon erloschen waren, nahm er sein zweischneidig Schwert und sann, in unnütz eitlen Kampf hinauszuziehen. Ich schelte laut und rufe, was beginnst du, Herr? Was stürmst du nicht gerufen jetzt ins Feld hinaus, wo keine Boten riefen, kein Drometenschall dich weckte? Ruht im Schlummer doch das ganze Heer. Da stimmt er kurz das stets gesungene Lied mir an. O Weib, des Weibervolkes Schmuck ist Schweigen nur. Dies hörend, schwieg ich, und er stürmt allein hinaus, doch nicht zu sagen weiß ich, was sich dort begab. Zurückgekommen trieb er angefesselt heim der Hirten Hunde, Rinder und gehörnten Raub, und diese köpft er, jene würgt und schlachtet er am aufgebogenen Halse, die misshandelt er gebunden, so wie Männer fiel er Herden an. Am Ende rannt er durch die Tür und schwatzte viel mit einem Schatten, Schalt des Atreus Söhne, Schalt den Sohn Laertens. Auf den Lachen brach er aus, mit welcher Schmach er diese strafend heimgesucht. Nach diesem rannt er wiederum ins Haus zurück und kehrte mühsam endlich zur Besonnenheit. Und als er voll von Greuel sein Gemach erblickt, da schlug er brüllend sich das Haupt und stürzte sich auf toter Widder blutumströmte Trümmer hin und krallt in seine Locken wild die Nägel ein. Und also saß er ohne Laut geraume Zeit. Dann droht er mir mit grauenvollem Wort den Tod, enthüll ich ihm nicht alles, was mit ihm geschehen, und fragte, was jetzt über ihn das Los verhängt. Und ich in Angst, o Freunde, sagt ihm alles an, was mir von seinen Taten kund geworden war. Da brach er schnell in jammervolles Winseln aus, das ich zuvor aus seinem Munde nie gehört, denn sonst erklärt er immer, nur des feigen Art sei solche Klage, zieme nur dem schwachen Geist. Und leise stöhnt er, ohne lautes Wehgeschrei, in rauem, dumpfen Tone nur dem Stiere gleich. Nun sitzt der Mann in solches herbe Leid versenkt, die Speise missend ohne Trank, in stiller Ruh inmitten jener Herden, die sein Eisen traf, und offenbar ist's, dass er sinnt auf arge Tat, denn völlig also redet er, so jammert er. Nun kommt, o Freunde, denn ich kam deshalb heraus ins Zelt. Gewährt mir Hilfe, wenn ihr helfen könnt, denn Freundes Wort nur überwindet solchen Sinn. Der Chor, Theleutas Kind, Thekmesser, Grauses sagst du mir vom schweren Unheil, das ihn warf in Raserei. Ajas, hinter der Szene im Zelte, o weh, weh mir, Thekmesser, bald scheint es mehr noch, oder habt ihr nicht gehört, wie mächtig Ajas Stimme jetzt im Zelte scholl? Ajas, o weh, weh mir, der Chor, krank ist der Mann noch, scheint es, oder weckte wohl der alten Krankheit Nachgefühl den Schmerz in ihm? Ajas, o weh, Sohn, Sohn! Thekmesser, ich arme weh, dich ruft er, dich, Eurysakes, was sind er doch, wo bist du? Weh, ich armes Weib! Ajas, o Teukros, wo ist Teukros? Will er ewig nur nach Beute jagen, aber ich vergehe hier. Der Chor, bei Sinnen ist er, scheint es, also schließet auf, vielleicht bewältigt ihn die Scham, erblickt er uns. Thekmesser, das Zelt öffnend, seht her, ich öffne, nun vermögt ihr anzuschauen des Mannes Taten und ihn selbst in seinem Leid. Ajas im Zelte sitzend, von geschlachteten Tieren umgeben, die vorigen. Ajas, erste Strophe. O weh, ihr Schiffsfreunde doch, die ihr mit rechtem Sinn allein Freunde mir, allein treu verbleibt, o seht, in welchen Wogen mich des blutig roten Sturmes Wut wirbelnd im Kreis umherjagt. Der Chor, leise zu Thekmesser. Weh, wie wir sehen, zeugtest du nur allzu wahr. Die Tat belehrt uns, wie besinnungslos er ist. Ajas, erste Gegenstrophe. O weh, du Volk, das erprobt in Seefahrerkunst, das Meerschiff bestieg, die Seeruder schwang, dich fand ich, ja, nur dich bereit, von mir zu wenden Schmach und Hohn. Morde mich auch zu diesen. Der Chor, sprich doch bedachtsam, wolle doch das Böse nicht mit Bösem heilen, mehre nicht den Fluch der Schuld. Ajas, zweite Strophe. Den mutvollen sie, den Großherzigen, den Mann ohne Furcht in grauenvoller Schlacht, so kühn kämpft er, wieder harmloses Vieh, weh mir des Hohnes, welche Schmach bestrickte mich. Thekmesser, nicht also sprich, Fürst Ajas, ich beschwöre dich. Ajas, bleib außen, wende deinen Fuß sogleich zurück. Ach, ach, ach, ach. Der Chor, o gib bei allen Göttern nach und fasse dich. Ajas, dritte Strophe. Unseliger, dass ich der Hand die Frevler dort entrinnen ließ und in gehörnte Rinder und der Ziegenschar fallend mit Wut ihr dunkles Blut verströmte. Der Chor, wie magst du jammern über ein vollbrachtes Werk? Geschehnes wird ja nimmer ungeschehn gemacht. Ajas, zweite Gegenstrophe. Du stets aller Frevel Werkzeug, o Sohn Laertens, mit dem alle Zeit wachen Blick, garstiger Lotterbub und Ausbund im Heer, wohl hebst du lautes Lachen an aus Herzenslust. Der Chor. Ein jeder lacht und jammert, wenn sein Gott ihm schickt. Ajas, O seh ich ihn jetzt, beugt mich auch solch tiefe Schmach, o weh, weh mir! Thekmesser, sprich nicht vermessen, siehst du nicht, wie tief du sankst? Ajas, dritte Gegenstrophe. Zeus, meines Geschlechts Ahnherr, ach, könnt ich diesen gleißenden, schälkischen Feind vertilgen, samt den beiden Heerfürsten und dann am Ende selbst auch sterben. Thekmesser, erflehst du dieses, flehe dann für mich zugleich um Tod, wozu denn leb ich noch, wenn du mir starbst? Ajas, vierte Strophe. O weh, Dunkel, o du mein Licht, düstere Grabesnacht, leuchtende Sonne mir, o nehmt mich als Bewohner auf, ja, nehmt mich auf, ich bin nimmer hinfort würdig, zu schauen nach schwacher Menschen Hülfe, noch nach eurem Schutz, Götter, denn die Göttin Zeus, grimme Tochter, lud tödliche Qual auf mich. Nun, wohin entfliehen, wo wird Ruhe mir, wenn ich eitle Rach, o Freunde, nahm und bei den Opfern blinder Wut hier liege, wenn, zwiefach bewährt, das Heer zu meinem Morde die Hand hebt? Thekmesser, o Jammer, daß ein edler Mann so reden mag, er hätte solcher Worte sich vormals geschämt. Ajas, vierte Gegenstrophe, ihr, ach, die ihr zum Meere rauscht, Ströme, du Hain, und ihr, Grotten am Meeresstrand, so lange, lange Zeit fesselt ihr mich schon an Trojas Flur, aber hinfort fesselt ihr mich nicht atmend mehr im Lichte, hör es, wem der Sinn hell ist. O Skamandros Flut, nachbarlicher Strom, hold dem Achäervolk, nimmer siehst du mehr mich, ein stolzes Wort sprech ich aus, den Mann, dem keiner gleicht von allen, welche Troja noch aus Argos Land erscheinen sah, und nun so ruhmlos lieg ich am Boden, der Chor. Nicht wehren kann ich deinem Wort, noch kann ich so dich reden lassen, da du ringst mit solcher Not. Ajas, ah, ah, wer konnte jemals ahnen, daß mein Name so bedeutsam stimmen würde, noch zu meinem Leid, denn nun geziemt mir's doppelt A zu rufen und dreifach, ein solcher Jammer hat mich heimgesucht, mich, dessen Vater aus des Ida-Fluren hier im Heer von Argos mit des Mutes erstem Preis geschmückt nach Hause kehrte, groß durch jeden Ruhm, und ich des Helden Sprosse, der zum gleichen Ort nach Troja ziehend nicht an Kraft dem Vater weicht, noch schwächere Taten ausgeführt mit diesem Arm, muß also ruhmlos untergehen durch Argos Volk. Und dieses einen glaub ich doch gewiß zu sein, wenn lebend über seine Wehr Achilles selbst bestimmte, wer sie nehmen soll als Heldenpreis, wohl hätte keines andern Arm sie mir entrückt. Nun wandten Atreus Söhne sie dem Argen zu, dem Ränkeschmied, und boten Ajas rechten Hohn. Und hätte Geist und Auge nicht in schrecklichem Irrwahn verlassen meinen Sinn, nie hielten sie ein solch Gericht mehr über einen andern Mann. Nun hat mich Zeus graun blickend, unbezwinglich Kind, als ich den Arm schon wieder sie zur Rache erhob, berückt, in tollem Rasen mir den Geist erregt, daß ich die Hände taucht in nichtiger Herden Blut, und jene Lachen meiner sind davon geflohn, zwar nicht mit meinem Willen, doch wenn uns ein Gott berückt, entrinnt ein Feigling auch dem Tapfern wohl. Nun, was beginn ich? Zürnen mir doch offenbar die Götter alle, feindlich grollt mir Argos her. Mich hasst die ganze Troja, mich die Fluren hier. Wie soll ich heimwärts segeln durchs Ägäer Meer, verlassen Atreus Söhne hier am Lagerstrand? Und welches Auge zeig ich dann dem Vater dort, dem Telamon? Wie kann er's tragen, mich zu sehen, mich, der entblößt von jedem Siegespreis erscheint, wodurch er selbst des Ruhmes hohen Kranz gewann? Das kann ich nicht ertragen. Oder geh ich hin zum Wall der Troer, fall allein auf sie allein und führe Heldentaten aus und sterbe dann? Doch wohl des Atreus Söhnen macht ich Freude so. Nicht also sei es. Eine Probe muß ich mir aussinnen, die dem greisen Vater zeigen soll, daß nicht entartet ohne Herz sein Sprosse sei. Denn Schande bringt's, wenn einer langes Leben wünscht, der wandellosem Ungemach verfallen ist. Wie kann der Tag erfreuen, der dem Tage folgt? Er nähert doch nur und entfernt des Todes Ziel. Nicht kaufen möcht ich auch um keinen Preis den Mann, der sein Gemüt an eitler Hoffnungsflamm erwärmt. Nein, schön zu leben oder schön zu sterben nur geziemt dem Edlen. Alles hast du nun gehört. Der Chor. Wohl keiner sagt, Herr, daß ein Wort fremdher entlehnt, du mir geredet, nein, es kam aus deiner Brust, doch lass es gut sein, lass von deiner Freunde Rat dein Herz bezwingen und verbanne diesen Gram. Thekmesser. O Herrscher Ajas, härter drückt kein anderes Leid die Menschen als des Knechtes unfreiwillig los. Frei war der Vater, welchem ich entsprossen bin, wie keiner, reich und mächtig einst im Phrygerland. Nun bin ich Sklavin, so gefiel's den Göttern wohl und deiner Hand vor allem. Drum, seitdem ich, Herr, dein Lager teile, bin ich dein mit Liebe stets, und nun beschwör ich bei dem Zeus des Herdes dich, bei deinem Lager, welches dich mit mir vereint, von deinen Widersachern lass kein höhnend Wort jemals mich hören, gib mich nicht in ihre Hand, denn solltest du mir sterben und im Tode mich verlassen, ja, dann glaube, daß an diesem Tag auch ich gewaltsam weggeraubt von Argos her das Joch der Knechtschaft dulden muß mit deinem Sohn. Da spricht der Herren mancher wohl ein bitteres Wort und ruft mich höhnend, sehet hier das Eheweib des Ajas, der so mächtig Argos her gebot. Seht, welche Knechtschaft sie getauscht um welches Glück. So redet mancher, Mich verfolgt ein böser Gott, dir bringen diese Worte Schmach und deinem Stamm. Nein, scheue deinen Vater und verlass ihn nicht im trüben Alter, scheue fromm die Mutter auch, die schon so viele Jahre sah und oft um dich die Götter anfleht, dass du lebend wiederkehrst. Mitleidig denke deines Sohns, der ohne dich allein, beraubt der jungen Pflege, schmachten wird in eines Vormunds harter Zucht. Welch bittre Not du mir und diesem, wenn du stirbst, zum Erbe gibst. Mir blieb ja nichts, worauf ich hoffend schauen kann, als du. Die Stadt der Väter hast du mir zerstört, und Mutter, Vater, raffte mir ein anderes Los hinab in Hades Todeshaus zu wohnen dort. Wo fänd ich anders als in dir mein Vaterland? Wo fänd ich Reichtum? Nur in dir ruht all mein Glück, so denke denn auch meiner. Ziemt's dem Manne doch, Erinnerung zu pflegen, wenn ihm Liebes ward, und Liebe zeuget alle Zeit auch Liebe, ja. Doch wer Erinnerung alter Huld zerrinnen lässt, der ist in keinem Falle mehr ein edler Mann. Der Chor. Ich wollte, Mitleid wohnte dir im Busen, Herr, wie mir, gewiß, du lobtest, was dir diese riet. Ajas. Und sicher wird ihr hohes Lob von mir zuteil, wofern sie nur willfährig mein Gebot erfüllt. Thekmessa. In allem Ajas, teurer Mann, gehorch ich dir. Ajas, so bringe meinen Knaben mir, ich will ihn sehen. Thekmessa, in banger Sorge hab ich ihn hinweggebracht. Ajas, in meinem Leid hier, oder was besorgtest du? Thekmessa, er finde dir begegnend jammervollen Tod. Ajas, dazu mich treiben konnte wohl mein böser Geist. Thekmessa, dies abzuwehren gab ich ihnen treue Hut. Ajas, die Tat, die Vorsicht lob ich, die du hier geübt. Thekmessa, und welchen Dienst denn kann ich dir noch weiter tun? Ajas, lass mich den Sohn anreden, ihm ins Auge sehen. Thekmessa, unfern von hier bewahren unsere Diener ihn. Ajas, was säumt er also, dass er nicht sogleich erscheint? Thekmessa, mein Sohn, der Vater ruft dich, bring ihn uns heran, der Diener, der ihn eben an den Händen führt. Ajas, erscheint er oder hört er nicht auf deinen Ruf? Thekmessa, schon bringt ihn hier ein Diener aus der Nähe her. Eurysakes kommt von einem Diener geführt, der ihn der Thekmessa übergibt. Ajas, erheb ihn hierher, heb ihn, denn erschrecken wird gewiß der Anblick dieses frische Blut ihn nicht, wenn wirklich mein, wenn seines Vaters Sohn er ist. Ja, nach des Vaters rauer Art soll frühe sich der Knabe tummeln, soll sich ihm verähnlichen, mein Sohn beglückter werde, denn dein Vater war und sonst ihm ähnlich, und fürwahr schlecht wirst du nicht, wiewohl ich jetzt schon preisen mag dein glücklich Los, dass du von diesen Leiden hier noch nichts erkennst, denn unbewusst hinleben ist das Süßeste, bis dass du lernest, was der Schmerz, was Freude sei. Doch wenn du dahin kamest, dann bewähre dich des Vaters Feinden, wer du seist und wessen Sohn. Indessen weit in leichter Luft und pflege dir die junge Seele deiner Mutter hier zur Lust. Traun, kein Achäer, weiß ich, darf mit finsterm Hohn dich schnöd verletzen, bist du gleich von mir getrennt. Als solchen Wächter lass ich Teukros dir zurück, als treuen Pfleger ohne Furcht, obgleich er jetzt entfernt umherschweift, jagend auf der Feinde Spur. Ihr schildbewehrten Männer, mehr umwohnend Volk, euch leg ich diesen Liebesdienst gemeinsam auf, und jenem meldet mein Gebot. Er führe heim zu meinem Land den Knaben und dem Telamon und meiner Mutter Eribya zeig er ihn, damit er ihnen Pfleger einst im Alter sei, bis drunten sie des Schattengottes Haus empfängt. Und meine Rüstung möge kein Kampfordner je dem Heer zum Preis aussetzen, noch mein Peiniger. Nein, nimm du selbst ihn, Knabe, nimm den breiten Schild, nachdem du heißest, schwing am bunten Riemen ihn, den sieben Häute decken, den kein Speer durchbrach. Der andere Wehrschmuck werde mir ins Grab gelegt. Zu Thekmessa. Nun aber eile, nimm mit dir den Knaben fort und schleus die Wohnung und erheb am Zelte kein Wehklagen. Frauen sind zu Tränen gar geneigt, gleich schleus die Pforte, Traun mit Klageruf beschreit kein weiser Arzt ein Übel, das den Schnitt verlangt. Der Chor. Voll Bangen hör ich, was du sinnst in raschem Mut, denn mir behagt die Schärfe deiner Zunge nicht. Thekmessa. O Herrscher Ajas, was gedenkst du denn zu tun? Ajas. Nicht frage mich, nicht forsche, Maß ziemt überall. Thekmessa. Wie bangt mir, ach, bei deinem Kinde fleh ich dir und allen Göttern, o verlass uns Arme nicht. Ajas, du quälst mich grausam, weißt du nicht, dass ich, o Frau, den Göttern keinen Liebesdienst mehr schuldig bin? Thekmessa, sprich nicht vermessen. Ajas, mahne den, der hören will. Thekmessa, nicht folgen willst du? Ajas, viel zu viel schon schwatzest du. Thekmessa, ich zittre, König. Ajas, zu den Dienern. Eilig schließt die Türe zu. Thekmessa, lass dich erbitten. Ajas, aber witzig scheinst du mir, wofern du jetzt noch meinen Sinn zu meistern denkst. Ajas und Thekmessa mit dem Knaben ab. Der Chor bleibt allein zurück. Der Chor. Erste Strophe. Ruhmvoll thronest du, Salamis, du von Wogen umspültes Glückseiland, stets allen im Glanze sichtbar. Doch ich verweile undenkliche Zeiten, ach, hier auf des Ida grasüppiger Lämmerau, von hineilender Jahre Flucht ewig verzehrt, ledig des Ruhms und bang harrenden Furcht, endlich zu gehen die Bahn zum grauen Tale des düstern Hades. Erste Gegenstrophe. Ajas schwer zu beschicken ist mir gesellt und erneut den Kampf, ach, ach, durch göttliche Wut getrieben er, den du sandtest einst, als er im Waffensturm so groß war. Nun verirrt schwärmt er auf einsamer Trift, die Freunde mit herber Qual marternd, was sein tapferer Arm ehemals herrlich vollbracht, von der Atriden Hass verkannt fiel's, von der Toren Undank. Zweite Strophe. Wohl hebt die Mutter die alternder Tage Last, von alter Weis hinschleppt, wann sie vernahm die Botschaft von des verirrten Wahnsinn, klagenden, klagenden Wehruf nicht, wie der hell jammernde Vogel, die unselige, nein, weinen, in wildem Schmerzlaut wird sie, wird mit den Händen sich zerschlagen, die Brüste, dass es hallt, und das Silberhaar zerraufen. Zweite Gegenstrophe. Denn besser wär's, das Grab schlösse den Kranken ein, der edel von Geschlecht, allen im Heere vorstrahlt, duldender Argos Söhne, und dem ererbten Geist nicht treu bleibend auf Irrfaden umherschweift. Vater, wehe dir, welch bittere Kunde wartet dein vom schweren Geschick des Sohnes, wie es die Zeiten keinem Aeakos Sohne noch erschufen. Ajas und Tecmesa kommen aus dem Zelte zurück. Ajas, Tecmesa, der Chor. Ajas, die lange, schrankenlose Zeit deckt alles auf, was ruht im Dunkel und verhüllt das Strahlende. Nichts Unverhofftes gibt es, nein, gebrochen wird auch hoher Eidschwur, auch der Felsen starre Mut, auch ich, in rauem Sinne fest verhärtet einst, ward, ölgetränktem Eisen gleich, von dieser Frau erweicht zur Milde. Mich betrübt's, als Witwe sie zu lassen, unter Feinden und den Sohn verwaist. Drum eil ich hin zum Bade nach den grünen Auen des Meergestades, ob ich, rein von meiner Schuld mich waschend, Pallas schwerem Zorn entrinnen mag. Und fand ich eine Stätte, die kein Fuß betritt, da barg ich diese Waffe, mein verhaßtes Schwert in tiefer Erde, wo sie niemand sehen soll. Nein, Nacht und Hades nehme sie dort unten auf. Denn seit dem Tag, an welchem meine Hand die Wehr von Hektor, diesem schlimmsten Feind, als Gabe nahm, genoss ich keines Glückes mehr in Argos Volk. Wohl ist es Wahrheit, was der Spruch der Menschen sagt. Des Feindes Gab ist keine, bringt uns nie Gewinn. Drum will ich künftig lernen, mich der Göttermacht zu fügen, Atreus Söhnen stets zu huldigen. Sie sind die Herrscher, ihnen denn gehorche man. Denn selbst das Starke, selbst das Allgewaltige weicht hohen Würden. Also macht der Winter ja der Schnee umhüllte, fruchtbeladenem Sommerraum. So weicht der düstre Kreis der Nacht dem leuchtenden Gespann des Tages, das er strahlt in hellem Glanz. Der wilden Winde leiserer Hauch besänftiget des Meeres Toben. Auch der Allbezwinger Schlaf löst, wen er fesselt und umfängt nicht ewig uns. Wie sollten wir nur weisem Maß nicht huldigen? Ja, deutlich seh ich eben und erkenne dies. Den Widersacher darf ich so weit hassen nur, als würd er noch mich lieben, und dem Freunde will ich fürder so viel helfen und zu Dienste sein, als blieb er mir's nicht immer. Denn bei Menschen ist gar oft der Freundschaft Hafen falsch und trügerisch. Nun, dieses will ich reiflich stets bedenken. Du, geh schnell hinein, Frau, flehe mir die Götter an, zum guten Ziel zu führen, was mein Herz verlangt. Thekmessa geht ab in das Zelt. Und ihr Genossen, ehret ihr auch mein Gebot, wie diese deutet, wann er kommt, dem Teukros an, für uns zu sorgen und zugleich euch hold zu sein. Ich gehe dorthin meinen Pfad, wohin ich muß. Tut ihr nach meinen Worten, bald vernehmt ihr wohl, dass leid ich jetzt auch, meine Not ihr Ende fand. Er geht ab, der Chor bleibt allein zurück.